61 war ich. Du warst 61, ja. Ist also 3 Jahre her, 2009 ist es passiert. Wie ist es passiert? Wie kam es dazu? Meine Tochter ist urplötzlich, bekam nach einer Kontrolluntersuchung, die sie lange nicht hatte, wurde festgestellt, dass sie Blasenkrebs hatte und dass sie ihn so schnell wie möglich operieren lassen sollte. In diesen jungen Jahren schon Blasenkrebs? Ja. Ja. Ja. Wie und wodurch, das ist ja, wie gesagt, das ist immer eine Sache für sich, die kann man nicht erklären. Mhm. Und es ging also ziemlich schnell. Es hieß dann, ich soll auf sie einreden und soll bitte dafür sorgen, dass sie sich operieren lassen soll. Mhm. Und dass sie leider auf die Blase verzichten muss und einen künstlichen Blasenausgang bekommen würde, ja, dann. Ja. Nur für das Mädchen von meiner Tochter, die sehr eitel, auch sehr eitel ist und dergleichen, war das natürlich ein Schock, dass sie einfach sagte, Mama, das will ich nicht. Mhm. Ich sage, aber du willst doch auch nicht sterben. Und daraufhin sagte sie immer wieder und immer wieder, nein, ich will das nicht, Mama, aber sterben will ich auch nicht. Und das kapierte sie einfach nicht. Mhm. Dann ging das alles verhältnismäßig schnell. Hat man von Seiten der Ärzte ihr das denn sehr klar und eindeutig erklärt, ja, wie notwendig ja. das gewesen wäre? Ja, genau. Die haben mir erklärt, bitte bringen Sie Ihrer Tochter das bei, dass es ganz wichtig ist, diese OP, damit sie wieder, dass sie geheilt wird. Mhm. Warst du denn in dieser schweren Zeit der Hauptansprechpartner für deine Tochter? Ja, ja. Deine Tochter hatte keine Partnerschaft zu der Zeit? Nein, sie hatte also kein Partner. Meine Tochter hatte so ein bisschen eine leichte, was heißt Behinderung, kann man nicht sagen, aber sie war so ein bisschen zurückgeblieben. Mhm. Sie war nicht wie eine 38-Jährige, sondern sie war so teilweise von ihren Denken und Fühlen wie eine 16-Jährige. Lag es dann vielleicht auch daran, dass sie das nicht die Notwendigkeit so verstanden hat? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, ja, dass ich, obwohl ich es immer wieder gesagt habe, ich sag Astrid hieß sie. Mhm. Oder heißt sie immer noch? Ich sag, Astrid, sag ich, du willst doch leben. Wir wollen doch noch viel, viel miteinander unternehmen. Mhm. Hat Astrid bei dir eigentlich auch gelebt damals? Nein. Sie hatte eine eigene Wohnung. Nein, sie hatte in einer betreuten Wohnanlage gelebt. Wie ging es denn dann weiter? Du hast mit ihr diskutiert und hast versucht, sie davon zu überzeugen, dass die Blase entfernt werden muss. Ja, Wie ging es dann weiter? Also es war nachher so weit, auch bei der nächsten Untersuchung, dass festgestellt wurde, dass die Blasenentfernung auch nichts mehr nützt. Weil die Tumore schon gestreut hatten. Ja, das ging so schnell. Das muss also ein Teufelszeug gewesen sein. Kann man denn sagen, wenn sie sofort sich die Blase hätte entfernen lassen, wenn ihr gar nicht so viel diskutiert hättet, hätte sie das gerettet? Ja, hätte sie vielleicht noch gelebt, ja. Mhm. Aber es ging so schnell und daraufhin wurde sie dann kurzfristig, da keine Hoffnung mehr bestand, hier in ein Hospiz überwiesen oder in ein Hospiz gebracht und so ungefähr auf Sterben zu warten. Ich war dann fast jeden Tag da und habe sie betreut und gemacht und getan und immer wieder. Aber wollte sie denn in dieses Hospiz gehen? Ja, sie hat das alles nicht so ernst gesehen. Das war das immer das Schlimme. Selbst da hat sie es nicht für ernst aufgefasst? Nein, sie hat das einfach nicht so ernst gesehen. Sie sagte immer, Mama, Mama, ich will nicht sterben. Hat sie das bis zum Schluss gesagt? Ja, immer auch im Hospiz noch. Und ich sage, also, wir werden noch viel schöne Zeit haben. Und hattest du ihr denn den Ernst der Lage erklärt, dass sie sterben? Hast du ihr gesagt, du musst sterben? Ja. Ich hatte nachher die Nerven auch nicht mehr, aber ich habe ihr das so weit wie möglich immer versucht zu erklären. Aber sie wollte es gar nicht wahrhaben? Nein. Sie wird noch weiterhin leben, meinte sie. Und Nur dann kam nachher eine Zeit, da hatte sie auch keine Nahrung mehr zu sich genommen. Mhm. Da hat sie alles, was sie gegessen hat, oder sie kriegte nachher auch nur flüssige Nahrung, wo spuckte sie immer wieder aus, würgte sie aus. Und wie lange hat sie in dem Hospiz gelegen? 3 Wochen. Drei Wochen hat sie da gelebt. Am Anfang konnte sie noch laufen, nachher nicht mehr. Nachher sind wir immer mal rausgegangen und dann nachher habe ich sie im Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Ja. Und das hat sie auch alles genossen. Und sie hat so ab und zu war diese Reaktion so alles vergessen und einfach nur den Moment genießen, so hatte ich das Gefühl. Und das war auch für mich schön. Ja. War sie bis ganz zum Schluss bei klarem Bewusstsein? Ja. Ja. Ja, ja. Wie war denn ihr Sterben dann? Als es soweit war, hat sie sehr gekämpft. Ich hatte am Donnerstag, den 3. September 2009, war ich noch bei ihr. Und da hat sie sich nur noch übergeben. Sie hatte weder Flüssigkeit noch feste Nahrung zu sich genommen. Mhm. Und die 2 Tage davor auch schon. Und dann haben wir noch mal abends miteinander am gleichen Tag, wo ich da war, telefoniert. Ja. Und da sagte sie, Mama, sagt sie, ich bin so müde. Mhm. Lass uns Schluss machen, telefonisch. Ja. Und ich sag, gut, dann telefonieren wir morgen. Und dann hatte ich am Freitag arbeiten müssen und kam abends aus der Spätschicht nach Hause und wusste genau, mein Kind war gestorben, wie das Telefon klingelte. Um wie viel Uhr klingelte das Telefon? Um 23 Uhr hat ihr Hospiz angerufen. Sie hatten ihr um 7 noch versucht, irgendwas zu bringen, ins Bett zu bringen. Und bist du dann, um 9 Uhr rum lag sie da wie ein Engel im Bett. Und bist du dann dorthin gefahren? Ich bin nicht mehr abends, nachts hingefahren. Ich bin am anderen Morgen sofort hingefahren. Mhm. Sie sagt, wir werden sie so lange hier behalten. Mhm. Ist das weit auseinander von deiner Wohnung in das Hospiz? Ja, ich wohne in der Innenstadt von Hamburg und sie wohnte in Elmshorn. Wie viele Kilometer sind das entfernt? Ach, ich bin da wir kein Auto haben, bin ich mit Bus und Bahn hin, also so 2 Stunden. Ach so, das ist dann. Bis ich da war. Ja. Und als du dann am anderen Morgen dorthin gefahren bist, hast du dein Kind tot gesehen? Ja, da lag sie da. Sie hatten das alles schön hergerichtet und hatten Kerzen aufgestellt und das Zimmer so toll gemacht. Sie lag da wie ein Engel. Wie lange hast du dich dann von ihr verabschiedet? Ich war mit meiner Mutter zusammen, da war mein jetziger Ehemann. Leider aus einer früheren Partnerschaft vor unserer Ehe, damals einen Todesfall hatte und er wollte sich das nicht antun. Er hatte in dem Sinne auch keinen Kontakt zu meiner Tochter so großartig. Mhm. Und dann bin ich rein. Ja, wie lange war ich drin? 1 Stunde ungefähr. Mit meiner Mutter. Sie war eiskalt. Du hast sie natürlich angefasst und gestreichelt und hast das dann gemerkt, wie kalt sie ist. Ja. Das war 2009, sagst du? Ja. Nun sind 4 Jahre vergangen. Fast 4 Jahre jetzt. Ja, am 4. September ist ihr Todestag gewesen. Was würdest du sagen, wie weit du die Trauerbewältigung geschafft hast bis heute? Wie weit bist du? Wie weit was? Wie weit du damit bist, dieses traurige Ereignis zu begreifen, vielleicht ein wenig zu verarbeiten? Ich weiß nicht. Nicht manchmal kommt das so fürchterlich hoch, dass ich manchmal, da kann mir noch nicht mal mein Mann helfen. Mhm. Ich glaube auch, dass eine Zeit von 3 oder 4 Jahren, wenn man ein Kind verliert, ist verschwindend gering, 3-4 Jahre. Ja, und ich glaube, das wird niemals vergehen. Es war auch ein ganz grausames Jahr. Ich habe in diesem Jahr meinen Bruder verloren, mit 41 Jahren, auch an Krebs. Und kurz vor Weihnachten mein Schwager. Oh, war ja, da hast du aber eine sehr schlimme Phase gehabt damals. Ja, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du manchmal das so ein Gefühl hast, als wäre es gerade erst gestern gewesen. Ja, das ist richtig. Kann da auch keiner helfen. Mhm. Mir kann da auch, wenn mir jemand gut zuredet oder was, dann wird es nur schlimmer. Mhm. Ich glaube, gut zureden hilft da auch nicht viel. Aber ich glaube, ein klein wenig hilft, dass man es erzählen kann, dass man darüber sprechen kann. Ja, ja, ja, das hatte ich auch. Komischerweise habe ich das gemacht. Mhm. Das habe ich mit damals von meinen Arbeitskollegen, die mir auch sehr zur Seite standen. Und obwohl ich da nur teilweise hier ein bisschen gejobbt habe, immer nur ein paar Tage in der Woche, weil ich bin auch schon Frührentnerin und ich weiß nicht, warum mein Kind vor mir gegangen ist. Ich glaube, das begreift man als Elternteil nie. Und das kann man auch nie verwinden, dass das Kind vorher geht, vor einem selbst. Nee, ist richtig. Das ist richtig. Ich habe so viele Krankheiten durch, wo ich wirklich einen Schutzengel hatte, dass ich nicht auch schon nicht mehr, angeblich nicht mehr da wäre. Aber und ich könnte mir vorstellen, dass du oft gedacht hast, könnte sie doch leben und ich hätte gehen sollen. Ja, ja, ja. Liebe Hanne, du hast das ja gerade bejaht, dass es gut tut, sich auseinanderzusetzen oder zu sprechen, sich zu äußern. Ich möchte jetzt zunächst mal dir ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, weil meine Zeit ja leider etwas begrenzt hier ist in der Sendung. Ja, ja. Und vielleicht wirst du zusammen mit dem Henning auch noch ein paar Möglichkeiten finden, in deiner Umgebung vielleicht in eine Trauergruppe zu gehen. Wir würden mal gemeinsam gleich überlegen, was vielleicht für dich in Frage käme und was dir gut tun könnte. Ja, richtig, ja. So. Ich habe jetzt auch von einer Neurologin, weil ich auch psychisch ein bisschen fertig bin, von einer Neurologin auch schon mal einen Tipp bekommen. Ich habe mich bis jetzt immer noch nicht hingewandt an eine Stelle für verwaiste Eltern. Zum Beispiel, sehr guter Tipp. Das hätten wir dir sicher gleich auch gegeben. Wir werden dich jetzt mal anrufen und dann hat der Henning Zeit, sich ausführlich mit dir weiter zu unterhalten, liebe Hanne. Von meiner Seite aus mein tiefes Mitgefühl, mein Beileid für das große Unglück. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute und hoffe, dass wir dir gleich auch ein wenig helfen können. Ja, danke schön. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, Hanne. Tschüss, Domian, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer und unser Thema heute Nacht heißt, mein Kind stirbt. Ich möchte gerne mit Eltern sprechen, deren Kind sehr schwer krank ist und für dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und auch mit Eltern, wir haben es gerade von Hanne gehört, deren Kind gestorben ist. Und Kind bleibt man ja immer, auch wenn man 70 ist und die Mama 90 ist, dann ist man ja auch Kind. Also ist das gar nicht an ein Lebensalter gebunden, die Formulierung, mein Kind stirbt. Hier ist Beate. Beate ist 53. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Beate. Du hast auch bei uns angerufen. Was ist genau bei dir? Wie sind die Umstände? Ja, also ich habe im Jahre 2000 meinen Sohn verloren. Er ist tot zur Welt gekommen. Und vor 4 Jahren mein Enkelkind. Vor 4 Jahren dein Enkelkind? Fangen wir mal mit dem Enkelkind an. Was ist mit dem Enkelkind geschehen? Ja, also es hat keiner gewusst, dass mein Kind schwanger war. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es gab keinen Babybauch. Ja, und dann hat sie das Kind in ihrer Wohnung zur Welt gebracht. Und das Kind ist nachher in der Wohnung gefunden worden. Und sie hatte Blutung, ist ins Krankenhaus gekommen. Und dort ist festgestellt worden, dass sie entbunden hatte. Ja, und wo hat man das Kind gefunden? In der Wohnung. Es lebte noch. Nein. Es war tot? Ja. Sie hat es bewusst zurückgelassen? Das fällt mir jetzt schwer auszudrücken. Es war in einer Tüte. Bitte? Es war in einer Tüte. Es war in einer Tüte. Deine Tochter hat dein Enkelkind, das Neugeborene, in eine Plastiktüte getan. Ja, ob sie es war oder ihr damaliger Freund, das weiß ich nicht. Es spielt letztendlich auch keine Rolle. Mhm. Enkelkind ist tot. Weiß man, ob das Kind, als es in die Tüte hineingelegt wurde, noch gelebt hat? Ja, also da wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ist es tot auf die Welt gekommen? Das kann ich dir so genau gar nicht sagen. Darüber hat sich die Tochter auch nie geäußert. Nein, ich habe das Gefühl, sie, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, sie verdrängt es. Das ist ja ein ungeheuer erschütternder Vorfall, den du da uns beschreibst. Ja. Wie bist du denn als Oma, als Mutter mit diesem Unglück dann umgegangen? Das muss doch für dich auch ein wahnsinniger Schock gewesen sein. Das ist immer noch, und nächste Woche ist Todestag von meinem Enkelchen. Wie geht man mit sowas um? Es ist einfach nur grausam, ne? Hast du man versteht es nicht. Ich vergleiche jetzt mal, was ich gelitten habe, als mein Sohn tot zur Welt gekommen ist. Mhm. Ich habe mir gedacht, nie wieder schaffst du das, einen so kleinen Kindersarg zu beerdigen. Mhm. Hat man denn eine Ahnung, oder hast du eine Ahnung, warum deine Tochter das so gemacht hat? Nein. Überhaupt gar nicht. Ich habe versucht zu fragen, dann entweder ist wieder stur gestellt oder deswegen, also ich denke mal, sie will das verdrängen, was aber natürlich nicht auf Dauer gesehen, auf Jahre hin gesehen, meines Erachtens nicht funktioniert, da ich weiß, wie das mit meinem Sohn ist. Wie alt war deine Tochter vor 4 Jahren? Ja, knapp 22. Mhm. Bei der Geburt, sagtest du gerade, war vermutlich auch ihr damaliger Partner dabei? Angeblich geschlafen. Der hat angeblich geschlafen? Was ich also, und was genau passiert ist? Ich frage es nochmal. Weiß man bis heute nicht, und hat die Polizei auch nicht aus ihr herausbekommen? Überhaupt, Stichwort Polizei. Wer hat dann initiiert, dass in der Wohnung nach dem Kind gesucht wird? Von wem kam das? Weil sie ins Krankenhaus gebracht worden ist und da notoperiert worden ist und da eben festgestellt wurde, dass sie entbunden hatte. Ja, verstehe. Und dann haben die Ärzte die Polizei eingeschaltet. Ja, richtig. Was ist denn deine Tochter? Dann stand sie vor Gericht wegen dieser Sache? Nein, die Polizei hat das nachher dann, das Kind ist obduziert worden. Und was kam dabei raus? Das ist eine, dass sie wahrscheinlich tot zur Welt gekommen ist. Und das war hat dann deine Tochter entlastet? Ja. Das heißt, es war kein Mord oder kein Totschlag? Nein, sie ist also nicht irgendwie verurteilt oder sowas, ist sie nicht. Aber ich meine, Vorwürfe mache ich mir als Mutter, dass ich nicht gemerkt habe als Mutter. Dass sie schwanger ist? Ja. Wie war denn dein Verhältnis vor diesem Unglück zu deiner Tochter? Ja, ich würde sagen, normal. Ne? Mhm. Man hat sich mal gezankt, man hatte Meinungsverschiedenheiten, aber... Du machst dir Vorwürfe, dass du nicht erkannt hast, dass sie schwanger ist. Ja. Kannst du dir für dich, zumindest wenn sie schon nichts sagt, kannst du dir irgendwie erklären, warum deine Tochter sich so merkwürdig verhalten hat? In Wirklichkeit nicht. Und wenn ich suche ja schon auch immer nach den Gründen und zum Beispiel kann man ja fragen, warum hat sie die Schwangerschaft verheimlicht? Da fängt es ja schon an. Ja, da hätten also alle beide keinen Grund für gehabt. Und dieser Mann, der da in der Wohnung geschlafen hat, dieser Partner war auch der Vater des Kindes? Ja. Ja. Wie ist denn das Verhältnis jetzt und nach diesem Vorfall dann zwischen dir und deiner Tochter? Ja, nachdem ich einige Zeit, ich sag mal, Funkstille eingeleitet hatte, also jetzt ist es wieder ganz gut. Denn ich meine, es ist, mein Enkelchen ist tot. Mhm. Wir kriegen die Kinder nicht zurück. Mhm. Es vergeht also kein Tag, an dem ich nicht an die Kinder denke. Es ist ja auch so erschütternd, dass hier das Kind, wenn es den Tod zur Welt gekommen ist, wenn das stimmt, offensichtlich hat die... Ja, Kurzschlusshandlung war, ich habe, also da muss ich wirklich passen. Mhm. Da naja, dass sie das Kind dann auch noch in eine Plastiktüte gestopft hat, das ist ja... Ja, das ist ja, irgendwo ist das ja nicht normal, ne? Weiß Gott nicht, nein. Mhm. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das wirklich der Verstand ausgeschaltet hat. Als das Kind, dein Enkelkind, beerdigt wurde, war deine Tochter dabei? Ja. Wie hat sie sich da verhalten? Bitterlich geweint. War der Vater auch dabei? Ja. Und wie hat der sich verhalten? Ja, die haben sich also... Es war nicht schön. Glaubst du dem Vater, dass er traurig war? Ja, das glaube ich ihm. Also ich habe ihn ja lange Zeit bekannt. Mhm. Doch, also das glaube ich schon. Wenn du schon mit deiner Tochter nicht darüber sprechen kannst, weil sie dir nichts sagt, hast du denn mal versucht, das Gespräch zu suchen mit deinem Schwiegersohn, also mit dem Freund deiner Tochter? Die beiden sind jetzt auseinander. Ja, aber damals, kurz danach meine ich. Ja, die haben mir beide nichts gesagt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass immer wenn du mit deiner Tochter zusammen bist, auch wenn das jetzt sich wieder normalisiert hat, dass da immer so ein Abgrund zwischen euch ist. Es ist natürlich, dass wenn ich mein Kind angucke, denke ich, mein Gott, manchmal kommt auch eine riesengroße Wut auf, mhm. dann kommt eine riesengroße Traurigkeit auf. Mhm. Und diese ewigen Fragen nach dem Warum. Mhm. Die Obduktion hat ergeben, dass das Kind schon tot zur Welt gekommen ist. Ja, so entnehme ich das im Bericht und so ist es auch in der Zeitung gestanden, dass es eine unglückselige Geburt gewesen wäre. Ja. Ist das Kind durch die Geburt gestorben oder war es vorher schon tot? Weiß man das? Das kann ich dir nicht richtig sagen. Hm. Ich bin jetzt mittlerweile für mich so weit, dass ich sage, was nützt mir das alles? Ja, klar. Aber die Fragen hast du dir damals sicher alle gestellt. Ne? Und ja, auch heute noch. Ne? Ich versuche damit einigermaßen jetzt zu leben. Das ist ja besonders tragisch, jetzt hast du im Jahre 2000 deinen Sohn verloren, dein Kind verloren und dann passiert mehrere Jahre ein ähnliches Unglück. Wie hast du das aufgefasst? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich bei meinem Enkelkind oder auch bei meinem Sohn, bei meinem Enkelkind war natürlich durch die Umstände ist vielleicht sogar noch schwieriger für mich. Mhm. Man funktioniert einfach. Mhm. Ich sage mal, da ist so ein Knopf im Kopf, der schaltet alles andere aus und in so einer Situation bist du gefragt, und da reagierst du wie so ein Roboter. Ja, ja. Das andere, das kommt erst viel, viel später. Glaubst du, dass deine Tochter noch mal schwanger werden möchte? Ja, sie möchte noch mal. Hat man da nicht Angst, dass wieder irgendetwas passiert? Hast du da nicht Angst? Ja, natürlich. Mhm. Hätte ich auch. Natürlich. Aber das ist zurzeit steht das nicht zur Debatte. Oder hat ich denke, da lässt sie sich noch ein bisschen jetzt Zeit mit, aber den Wunsch hat sie schon. Mhm. Auch eine sehr tragische Geschichte, Beate. Ich danke dir, dass du uns angerufen hast und wenn du gerne noch etwas Hilfe möchtest, so biete ich dir gerne meinen Psychologen, ein Gespräch mit meinem Psychologen noch an. Ja, das kann ich kann nie falsch sein. Das stimmt allerdings, das kann nie falsch sein. Das machen wir sehr. Ich habe es nämlich gemerkt, wenn ich das noch eben ganz kurz sagen darf, auch für Eltern, die noch dieser Tag bevorsteht. Ich habe aus meiner Situation gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, Abschied von dem Kind zu nehmen und versuchen, es loszulassen. Denn ich habe meinen Sohn, damals hatte ich die Kraft nicht dazu, nicht gesehen. Mein Enkelkind habe ich gesehen. Ich habe es streichen können. Ich habe es anfassen können. Ich habe ihr ein Küsschen gegeben. Ich habe ihr Geschichte erzählt von ihrer Mama. Und heute muss ich sagen, ich bin total dankbar. Und ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich das bei meinem Sohn damals nicht geschafft habe. Ich finde sehr gut, dass du das noch gesagt hast, Beate. Ich glaube, dass du vielen Leuten aus der Seele sprichst mit dem, was du sagst. Ich danke dir vielmals und jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, Dorian, danke dir. Ne? Auf Wiederhören, Beate. Und tschüss. Und allen Eltern wünsche ich auf diesem Weg ganz, ganz viel Kraft. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Tschüss, Beate. Tschüss. Tschüss. 1.26 Uhr haben wir und ich bin jetzt verbunden mit Robert und Robert ist 41. Guten Morgen, Robert. Mango. Hallo? Hi. Ja, hallo. Guten Morgen. Du klingst sehr weit weg. Nee, ich war nur noch. Bitte? Weil mein Sohn vor 6 Tagen gestorben ist. Dein Sohn ist vor 10 Tagen gestorben? 6. Vor 6 Tagen. Kannst du den Hörer vielleicht mal ein bisschen anders halten? Das klingt wirklich sehr... Besser? Wir versuchen das jetzt, ja. Du sagst, dein Sohn ist vor 6 Tagen gestorben? Ja. Wie alt ist dein Sohn geworden? 6 Jahre. 6 Jahre ist er geworden? Ja, am Mumps. An Mumps gestorben? Ja. Eigentlich ist das ja eine Krankheit, die man heute recht gut im Griff hat. Ja, wir haben meine Frau und ich haben gemeint, alle Impfungen haben wir ihm gegeben. Alle Impfungen? Ja, aber nur an den Scheiß Mumps nicht. Aber kann man denn nicht, wenn man das dann bekommt, durch gute und starke Medikamente da was machen? Nee, das haben wir zu spät erkannt. Wie lange war dein Sohn dann erkrankt? 3 Tage. Und dann ist er erstickt an dem Mumps. Dann ist er erstickt. Und ich mache mir Vorwürfe, meine Frau und hat sie so fast sein Leben genommen. Die hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Deine Frau hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, aus Verzweiflung. Ja. Ist der Sohn bei euch zu Hause gestorben? Ja. Warst du dabei? Ja. Warum habt ihr in der Situation nicht den Arzt gerufen, als ihr gemerkt habt, es geht immer schlechter? Ja, Hammer. Wir haben alles gemacht. Und was haben die, kam denn dann ein Arzt zu euch nach Hause? Ja, der Notarzt, alles. Und was haben die gesagt? Oder was hat der gesagt? Der hat dann mal in Rettungshubschrauber angerufen. Und im Rettungshubschrauber, wo er gestartet ist, ist er gestorben, Anno. Und ich war dabei im Rettungshubschrauber. Du hast das gesehen? Ja. Und ich mache mir fürchterliche Vorwürfe. Welche Vorwürfe sind das genau, Robert? Warum ich nicht sehr klarer bin und habe etwas dagegen getan. Jetzt habe ich dich nicht so gut verstanden. Du rufst dich ja aus Bayern an, ne? Hast ein etwas bayerisches, einen bayerischen Dialekt. Ja. Ich frage nochmal, weswegen du... Ich habe gesagt, ich mache mir Vorwürfe, weil ich ihn nicht vorher getan habe. Wo er so krank war. Also du machst dir Vorwürfe, dass du ihn nicht vorher in die Klinik gefahren hast? Ja. Ah, verstehe. Warum hast du das nicht gemacht? der Hausarzt und der Kinderarzt hat gesagt, das geht wieder vorbei. Ach so. Gut, dann vertraut man da ja auch drauf, wenn der Hausarzt und der Kinderarzt das, wenn die das sagen, dann würde ich auch erstmal mich darauf verlassen. Und ja, mir zwei Kinderzimmer jetzt vor ihm in sein Kinderbett nur noch Kerzen rumgestellt. Und hab mich eingesperrt. Ich war nicht einmal bei der Beerdigung. Du bist jetzt in dem Kinderzimmer? Ja, eingesperrt. Ich hab mich selber eingesperrt. Und du hast Kerzen um das Bett herumgestellt? Ja. Du hast vorhin gesagt, dass deine Frau sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Ja. Wo ist deine Frau jetzt? In einer Klinik. Wer ist dann noch ist da noch jemand in der Wohnung außer dir? Wenn du ab sagst, und zu kommt meine Schwiegereltern. Und du hältst dich nur in diesem Kinderzimmer auf? Ja. Und konntest nicht mit zur Beerdigung gehen? Ich wollte da nicht. Ich habe mir den Schlüssel weg aus dem Fenster geworfen. Welchen Schlüssel? Von dem Kinderzimmer. Das heißt, du kannst, auch wenn du zur Toilette musst, gar nicht raus aus dem Zimmer? Nee. Wie machst du das denn dann? Ich habe mir einen Kübel reingestellt. Und wie lange bist du jetzt in diesem Kinderzimmer schon? Seit 3 Tagen. Warum machst du das, Robert? Ich will unbedingt wieder meinen Buben haben. Das verstehe ich. Ich verstehe auch das ungeheure Unglück, was du in deinem Herzen spürst, Robert. Das war mein einziger Wunsch gewesen von ihr. Aber das, was du jetzt gerade machst, ist nicht richtig. Das muss ich dir ganz klar sagen. Dein Sohn wird deshalb nicht zurückkehren. Du träumst in deinen Fantasien. Ist da jemand bei dir im Zimmer? Nee, das ist Radio noch. Achso, mach das Radio mal am besten aus, während wir reden. Wie denkst du denn, wie das jetzt weitergehen soll? Was mit dir? Du hast voll Alkohol, dass der Wahnsinn. Nein, der ist auch Robert. Da ist doch jemand im Zimmer. Ich glaube, da war jemand im Zimmer. Ich glaube, es war jemand im Zimmer und er hat aus Verzweiflung gesagt, er hat sich eingeschlossen. Wir werden versuchen, ihn jetzt gleich nochmal zu erreichen und gehen natürlich der Sache nach, weil offensichtlich wirklich etwas sehr Schlimmes passiert ist und er völlig mit den Nerven runter ist. Also wir melden uns gleich bei ihm und meine Mitarbeiter arrangieren das jetzt. Dann machen wir jetzt weiter mit Sabine. Und Sabine ist 47. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sabine. Ja. Wie ist die Situation bei dir? Bei mir ist es so, dass ich habe eine 5-jährige Tochter, die ist 2007 auf die Welt gekommen. Und also kurz nach der Geburt wurde mir dann gesagt, dass sie ein hypoplastisches Linksherz hat. Das bedeutet, die linke Herzhälfte hat sich nicht mit ausgebildet während der Schwangerschaft. Und es wurde mir dann freigestellt, sie sterben zu lassen. Der Arzt hat gemeint, ich kann sie mit nach Hause nehmen und mich von ihr verabschieden. Sie wird dann innerhalb von 3-4 Tagen sterben. Mein Gott, das ist ja auch schon eine furchtbare Aussage. Ja, das fand ich auch. Mir wird gerade ganz, ganz... Ja, das war ganz furchtbar. Das war der schlimmste Tag in unserem Leben. Es war quasi, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Dieses kleine Wesen, viel zu klein, viel zu dünn und so eine Energiewelle. Und dann sagt der Arzt, sie können sie mit nach Hause nehmen und dann stirbt das Kind zu Hause. Ja. Aber ist Gott sei Dank nicht gestorben? Ich habe den anderen Weg gewählt. Welchen Weg? Beziehungsweise wir, die Eltern. Der Weg war 3 Herz-OPs. Erstmal 3 Herz-OPs, das ist ein Komplex. Norwood-OPs heißen die, die gibt es noch nicht so lange, deswegen gibt es auch keine Langzeiterfahrungen, was die Lebensdauer betrifft von diesen Kindern, die betroffen sind. Der Arzt damals gemeint, er hat eine Lebenserwartung von ungefähr 15 Jahren. Wenn die OP gelingt? Die OPs gelingen. Doch eine Zwischenfrage. Dieser erste Arzt, von dem du gerade gesprochen hast, war der skeptisch dieser OP gegenüber, dass er dich nicht dazu angehalten hat, sie operieren zu lassen? Der war eigentlich neutral. Ich habe ihn als sehr neutral empfunden und sachlich. Er hat gemeint, also die OPs bergen natürlich auch Risiken. Und es ist nicht gesagt, dass sie die überlebt. Und sie könnte auch schwere neurologische Schäden davon tragen. Was bei ihr nicht der Fall war. Ich habe Kinder erlebt mit der gleichen Erkrankung. Die kamen aus dem OP oder nur aus einer Herzkatheteruntersuchung zurück und waren neurologisch wirklich schwer geschädigt. Das bedeutet? Die haben einfach nicht mehr reagiert, haben nur noch mit den Augen gerollt, nur noch gelallt. Aber das ist Sauerstoff, also die typischen Symptome von Sauerstoffunterversorgung. Ja, aber all das ist bei deinem Kind Gott sei Dank nicht eingetreten. Ist bei meinem Kind Gott sei Dank alles nicht eingetreten. Die OP ist gut über die Bühne gegangen. Gab es eine OP oder gab es mehrere OPs? Drei OPs. Und also der Chirurg ist irgendwie echt ein Geschenk Gottes. Ja, er hat das alles ganz gut hingekriegt. Was man von vielen anderen Ärzten, die mit ihr zu tun hatten, nicht sagen kann. Es hat mich auch immer gewundert im Laufe der Zeit, wie unverantwortlich Ärzte mit so einem schwerkranken Kind umgehen. Also sie hat ständig Infekte von Harnwegsinfekten über, sie hatte schon Lungenentzündungen, Mittelohrentzündungen, alles was mit, also sie ist einfach extrem infektanfällig. Das heißt, nach diesen drei OPs ist nun weiß Gott nicht alles in Ordnung, sondern sie ist nach wie vor ein sehr schwer krankes Kind. Sie ist krank, sie ist sehr krank, man merkt ihr nicht an. Also sie kann so rumlaufen und spielen, das geht? Das geht alles wunderbar. Ja. Ist sie geistig auch ganz, ganz normal entwickelt? Das weiß ich noch nicht. Also sie ist sprachlich sehr fit. Ja, sie hat einen unheimlich großen Wortschatz, kann sich gut ausdrücken und ist da schon helle. Ja, aber alles, was jetzt mit Zahlen zu tun hat oder mit Körperkoordination, da ist einiges auf der Strecke geblieben. Ja. Sie trägt auch noch Windeln und sie ist auch etwas traumatisiert von den Aufenthalten auf der Intensivstation. Da durfte ich nicht bei ihr bleiben. Da waren die Besuchszeiten so eingeschränkt. Also früh 2 Stunden und abends 2 Stunden. Wie oft ist dein Kind denn krank? Also Harnwegsinfekte hat sie seit 5 Jahren kontinuierlich. Das heißt, deshalb ist sie sowieso ständig in ärztlicher Behandlung oder gar im Krankenhaus sogar? Genau. Sie ist kontinuierlich in Behandlung. Wie oft war sie denn zum Beispiel jetzt im letzten Jahr im Krankenhaus? 2-mal. Und wie lange dann? Jeweils 1 Woche. Um intravenös Antibiotikum zu verabreichen. Harnwegsentzündung, sagst du, was ist noch sehr auffällig? Organisch oder von der Entwicklung her? Ja, von der Krankheitshäufigkeit meine ich. So Sachen wie Schnupfen, Husten, Mandelentzündung, also sie hat immer vergrößerte Mandeln, die Polypen sind jetzt vergrößert. Es wurde jetzt auch festgestellt, dass sie ganz schlecht sieht. Das hast du vorhin gesagt, dass dein Kind eine Lebenserwartung von 15 Jahren hat. So hat man es dir gesagt. So hat man es mir gesagt. Ich habe das Thema nie wieder angesprochen. Das heißt, also im Klartext, dass du auch ständig in der großen Angst lebst, dass dein Kind vielleicht nicht sehr alt wird. Es ist mir bewusst, dass er nicht sehr alt wird. Ein halbes Herz kann ich doppelt so lang schlagen, denke ich mir. Wie anders geht man mit einem Kind um, von dem man weiß, dass es vielleicht bald, oder hoffentlich nicht so bald, aber in einer absehbaren Zeit sterben wird? Wie anders geht man mit einem solchen Kind um, als mit einem gesunden Kind? spiritueller. Was heißt das? Spiritueller und ja, sie ist verwöhnt. Bitte? Sie ist verwöhnt. Ja, das ist aber auch okay. Also sie ist schon ein bisschen ein rohes Ei. Ja. Erklär mir das doch mal, wenn du sagst, ich gehe mit dem Kind spiritueller um. Was genau bedeutet das? Also ich bin eh spirituell veranlagt und es war so, dass ich vor ihrer Zeugung gebetet habe. Mhm. Und ich wollte noch ein Kind und ich war mir aber nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffe. Ja, ich war damals 41. Mhm. Und ich habe gebetet und ich weiß noch, ich habe gesagt, also mein Gott, wenn du meinst, ich schaffe das, ja, dann steh mir bei bei der ganzen Geschichte, bitte, ja, lass mich schwanger werden und steh das mit mir durch, dass ich das kann. Ja. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich schwanger geworden, was jahrelang vorher nicht passiert ist. Mhm. Und gut, die Schwangerschaft ist gut verlaufen. Und dann kam sie auf die Welt mit dem Problem, mit der Erkrankung. Und natürlich habe ich wieder gebetet und war ziemlich sauer. Auch gemeint, mein Lieber, du sitzt mit mir in einem Boot, ja, jetzt lass mich auch nicht hängen. Mhm. Und das hat er auch nicht getan. Betest du viel mit dem Kind zusammen auch? Wir beten viel, ja. Also wir sind, ich habe dann kurz, so ein halbes Jahr nach ihrer Geburt, bin ich zu den Hare Krishnas gekommen. Mhm. Und das hat mir nochmal so richtig viel spirituelle Kraft gegeben. Wenn du es vielleicht ganz kurz erklärst, zu wem beten die Hare Krishnas? Zu Krishna, zu Gott. Also ist dieser Gott vergleichbar mit der christlichen Gottesvorstellung? Ja, also es ist eine monotheistische Religion, die aus dem Hinduismus entsprungen ist. Oder eher der Hinduismus ist dem Krishnatum entsprungen. Und es ist der eine allmächtige Gott. Mhm. Ja, nur dass er halt bei uns Namen hat. Er hat einen Namen. Genau, Krishna. Krishna, genau, ja. Gibt es Momente, wo du dir doch so einen leichten Vorwurf machst, nach dem Motto, vielleicht besteht doch ein Zusammenhang zwischen der späten Schwangerschaft und der Erkrankung des Kindes? Nee. Nein. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Es treten jetzt mittlerweile vermehrt Geburten von Kindern mit hypoplastischem Linksherz auf. Mhm. Und man weiß nicht, woher das kommt. Das haben junge Mütter, ältere Mütter, Raucherinnen, Nichtraucherinnen. Ja. Also das ist ganz durchmischt. Sabine, erklärst du dem Kind, oder wie, wenn du es erklärst, wie erklärst du es dem Kind, dass das Kind anders ist, dass es krank ist und dass es vielleicht gar nicht so lange leben wird? Erklärst du das alles? Ich sage ihr nicht, dass sie nicht so lange leben wird. Fragt sie schon mal danach? Nee. Also sie weiß, dass sie herzkrank ist. Mhm. Und sie weiß, dass bei ihr einiges anders ist als bei anderen Kindern. Aber ich habe den Eindruck, das ist eher was sie genießt. Mhm. Weil es sie abhebt von anderen. Ja. Meine Erfahrung mit Eltern, die schwerstkranke Kinder haben, ist, dass Kinder auch mit dem Thema Tod, wenn sie denn drüber sprechen, eigentlich sehr entspannt umgehen. Sie auch. Ja. Also, sie auch. Du hast sie fühlt sich jetzt zwar nicht direkt betroffen, aber sie glaubt an Reinkarnation, sie glaubt an Krishna, sie glaubt an eine spirituelle Welt. Mhm. Und sie ist da ziemlich relaxed. Ja, sie hatte vor kurzem, war sie im Schwimmbad und dann wollte sie unbedingt ohne Schwimmflügel schwimmen und mein Mann sagte ihr, dass es gefährlich ist, dass sie ertrinken könnte und dann meinte sie, na, dann werde ich eben wiedergeboren. Das sagt sie schon so. Ja. Ja. Also das nimmt sie für sich so an. Ja. Und ich denke auch, dass wenn sie irgendwann soweit ist, dass sie merkt, es kommt dem Ende, es geht aufs Ende zu, ja, falls die Situation überhaupt so verläuft, vielleicht fällt sie ja einfach nur tot um. Mhm. Ja, dass sie dann, wenn es ihr bewusst ist, dass sie dann auch damit umgehen kann. Ja. Sabine, Ich danke dir für deinen Anruf und ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Kind von Herzen alles Gute. Danke. Sehr viel Kraft, sehr viel Zuversicht und doch noch viele, viele schöne Jahre, die ihr gemeinsam verleben könnt. Ja, das wäre schön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Sabine. Ciao. Und es geht weiter. Also ich höre gerade von meiner Regie, dass die Schwiegermutter vorhin von Robert in das Zimmer kam. Offensichtlich bestand doch die Möglichkeit, in das Zimmer hineinzukommen. Und wir haben Robert jetzt wieder in der Strippe und Henning, mein Psychologe, kümmert sich um ihn. Denn, wie gesagt, und wir haben das ja auch gehört, ihm geht es wirklich ausgesprochen schlecht. Jetzt geht's weiter mit Carmen. Und Carmen ist 53. Guten Morgen, Carmen. Guten Morgen. Guten Morgen, Carmen. Du willst uns auch von deinem Kind erzählen. Ja, mein Kind ist heute gestorben. Dein Kind ist heute gestorben? Ja. Und zwar heute Morgen um halb acht und ich durfte es noch nicht sehen. Du hast es noch nicht gesehen? Nein, sie war doch bei ihrem Freund zu Hause in dem Haus von seinem Vater. Mhm. Und heute Morgen nicht mehr aufgestanden. Sie lag dort in das Bett. Wie alt ist dein Kind? 21. Und wo ist dein Kind jetzt? In der Pathologie. Das heißt, die Polizei erlaubt es noch nicht, dass du es sehen kannst? Genau. Mein Gott, was ist denn passiert? Habe ich mich hingesetzt und den Fernseher angemacht. Ich bin jetzt hier ganz alleine. Mhm. Nicht, weil ich niemanden hätte, sondern weil ich jetzt niemanden brauchen kann. Mhm. Und dann saß ich jetzt hier und habe die Sendung angemacht und dachte, guck, das ist das Thema. Hatte ich den Bedürfnis anzurufen. Carmen, das ist ja unglaublich traurig. Es tut mir so leid. Ich bin wie in einer Wolke drin. Manchmal kann ich schreien und weinen und manchmal bin ich jetzt wie hier ganz ruhig und man würde denken, du hast ja nichts. Ja, du hast gerade gesagt, dass deine Tochter ist nicht mehr aufgewacht. Ja. Was vermutest du, was geschehen ist? Keine Ahnung. War sie herzkrank? Die Polizei kam und hat sich erkundigt, wie der Freund ist, aber das ist ein ganz lieber Kerl. Mhm. Wir wissen alle nicht, was da passiert ist, wir müssen abwarten. Sie hat keine Erkrankung. Sie hatte Volemie, aber sie war auf dem besten Weg zur Besserung. Sie hat sich viel, viel besser gefühlt. Mhm. Bulimie hatte sie, sagst du? Ja. Mhm. Aber sie war nicht herzkrank oder ähnliches? Sie hatte Herzrhythmusstörung. Mhm. Und sie hat nicht danach gucken lassen. Und jetzt hatte sie, weil sie sehr stark gearbeitet hat, eine sehr stressige Woche hinter sich. Mhm. Und ich weiß es nicht, das weiß auch niemand. Also die Polizei, die war da und die hat dann gesagt, dass sie mich morgen anrufen, wenn die Obduktion rum ist und dann werden sie Näheres sagen können. Ja. Hältst du es für möglich, wahrscheinlich hast du dir diese Gedanken auch schon gemacht, hältst du es für möglich, dass dein Kind sich selbst das Leben genommen hat? Nein. Nein. Nein. Da bist du sicher. Ja. Mhm. Weißt du, sie hatte einen Heiratstermin. Sie wollte heiraten am 20. September. Ist diese Tochter dein einziges Kind? Nein. Wie viele Kinder hast du noch? Nochmal ein Mädchen. Mhm. Ist schon älter. Lebst du allein oder hast du einen Partner? Ich habe einen Partner, aber der ist jetzt nicht da. Also der Vater von meiner Tochter, aber der ist jetzt nicht hier. Hm. Der Partner ist nicht der Vater von der Tochter? Doch, doch. Doch, Entschuldigung, das habe ich nicht richtig verstanden. Doch, das ist der Vater. Und wie kommt es, dass ihr nicht zusammen seid? Weil wir eine zweite Wohnung haben und er ist doch in der zweiten Wohnung. Und er ist auch so geschockt und mag gar nicht sprechen? Er mag nicht und ich wollte auch niemanden haben um mich. Das sind ja so viele angeboten gewesen, dass jemand kommt, aber ich habe keine Lust, jemanden zu sehen. Hm. Jetzt hast du den ganzen Tag schon mit dieser furchtbaren Nachricht verbracht. Ja. Was macht man denn dann an einem solchen Tag? Was hast du gemacht heute? Ich bin die ganze Zeit durch die Wohnung gelaufen. Dann kamen doch tatsächlich Freunde vorbei, wo sie gegangen sind. Und meine andere Tochter, die hat mir gut getan, ansonsten wollte ich niemanden sehen. Hast du? Ich bin die ganze Zeit durch die Wohnung gelaufen und jetzt habe ich gesagt, jetzt setze ich mich hin. Vielleicht kann ich ein bisschen schlafen. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und lief das gerade. Und dann hatte ich den Bedürfnis, einfach nur anzurufen. Ja. Hast du heute auch schon geweint? Ja. Es sind wahrscheinlich immer so Momente, wo du ganz viel weinen musst und dann bist du wieder ganz, ganz still und so geht es hin und her. Genau, so ist es. Es ist ja auch nicht das Gefühl, dass sie tot ist. Ich denke, das träume ich alles. Und sie kommt demnächst zur Tür herein oder hört das Telefon und sie ist dann. Es ist unfassbar. Ja, das ist unfassbar. Weißt du, da ruft die Polizei an und sagt, wir kommen vorbei. Und irgendwie habe ich gefragt, ist meine Tochter tot? Das hast du gefragt sofort? Habe ich gefragt. Obwohl das gar nicht zu vermuten war. Nein, aber ich habe das gefragt. Und haben die das am Telefon dann noch gesagt? Nein. Die haben gesagt, jetzt warten Sie, bis wir da sind. Aber dann wusste ich genau, weil ansonsten hätten sie gesagt, nein. Genau. Darauf. Als die dann vor dir... Ich habe gedacht, ein Unfall. Aber das ist Unfall, die lag tot mit 21. Hat ihr Freund sie dann gefunden? Ja. Als die Polizei bei dir in der Wohnung war und das dann gesagt hat, diesen furchtbaren Satz gesagt hat, als die Polizei bei dir dann heute in der Wohnung saß und hat diesen furchtbaren Satz gesagt, dass deine Tochter verstorben ist, hast du da etwas drauf sagen können, erwidern können? Ich habe gesagt, ich habe denen die Tür aufgemacht und die mussten das nicht sagen. Ich habe gesagt, ist sie tot? Die kamen zu zwei und dann haben sie dann diese wahrscheinlich lang geübte Formulierung, leider müssen wir ihnen mitteilen, dass ihre Tochter heute, aber ich hatte das schon gesagt und es war ja schrecklich. Es kann sich kein Mensch vorstellen, es ist einen schrecklichen Schmerz. Hast du im Moment das Gefühl, deine Tochter ist bei dir? Jetzt gerade. Ja, so heute den ganzen Tag über, dass sie irgendwie in deiner Nähe ist. Ich habe nur Angst, ich friere. Ich spüre, dass sie in diesem kalten Leichenhaus ist und ich friere mit die ganze Zeit. Ich hoffe, dass sie es in den Morgen geben. Hast du gebetet heute? Ein ganz zierliches Mädchen, 1 Meter. 57 nur und ganz ehrlich. Hast du heute gebetet? Ich kann nicht beten. Ich sage die ganze Zeit, warum nennt er sich immer solche Leute? Warum nennt er sich immer, was er will? Warum kann er nicht einfach alte Leute nehmen, die krank sind und nicht mehr wollen? Warum ist er so ungerecht? Warum nennt er diese 6-jährige alten Kind, warum kann denn nicht einfach? Da kann man verzweifeln. Ja. Ja. Denke ich die ganze Zeit, warum nennt er nicht die Menschen die Reihe nach? Warum pickt er sich so junge raus? Ja. Und dann kann ich nicht beten. Weil ich nicht gläubig bin und ich glaube an Gott, aber jetzt habe ich einen Zorn auf ihn. Ich will nicht beten. Du hast gesagt, du glaubst nicht an Gott oder du glaubst an Gott? Ich glaube an Gott. Du glaubst an Gott, aber jetzt bist du zornig, ja. Ja. Morgen wird die Polizei wieder anrufen oder du rufst dort an und besteht die Hoffnung, dass du sie morgen sehen kannst? Ja. Das ist so. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das verstehe ich. Wirst du alleine dorthin fahren oder mit deiner Familie? Nein, da gehe ich mit meinem Mann und dann wahrscheinlich lasse ich mich von meiner Schwester fahren. Die wären alle hier, die leiden alle darüber, dass sie nicht kommen dürfen, aber ich will das nicht. Wie kommt das, dass du deine ganz nahen Leute gar nicht um dich herum haben möchtest jetzt? Ich wollte nur meine Tochter sehen. Und die war da und das hat mir gut getan. Und alle anderen Leute, die strengt mich alles so an. Wenn die anfangen, ich bin in diese Trauer wie in eine Wolke, weil ich ganz arg betroffen bin. Das ist. Und die anderen, die kommen und dann heulen sie los und das kann ich nicht haben. Ich verstehe. Ich verstehe, dass es sehr gut kam. Und ich kann den Leuten auch nicht verbieten, dass sie weinen, weil die das auch empfinden, gerade diese Lust zum Weinen. Natürlich. Diese Lust, mich in den Arm zu nehmen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich kann jetzt mit niemandem weinen. Ja. Mit meinem Mann oder mit meiner Tochter. Alle anderen sind mir so viel. Ich möchte dir von meiner Seite nochmal mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Dankeschön. Jetzt ist unsere Zeit hier leider rum, Carmen. Wenn du möchtest, rufen wir dich jetzt gleich gerne nochmal an, wenn du mit meinem Psychologen nochmal sprechen möchtest. Nein, danke schön. Okay. Das ist ganz lieb, aber Das akzeptiere ich. Dann wünsche ich dir viel Kraft, viel Kraft, viel Kraft, viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören, Carmen. Tschüss. So, wir haben jetzt noch Sophia hier und Sophia ist 53. Guten Morgen, Sophia. Ja, hallo, Domian. Sophia, tut mir jetzt leid, ich habe die Uhr ein bisschen nicht richtig im Blick gehabt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht können wir ein wenig noch reden. Ja, ich kann einfach mal etwas ganz Besonderes erzählen. Und zwar ein kleines Mädchen, 5 Jahre alt, mit einem inoperablen Gehirntumor, die mir einfach gezeigt hat, dass der Tod gar nicht so schlimm ist. Reden wir von deinem Kind? Nee, ist nicht mein Kind. Ich bin Erzieherin und habe dieses Kind begleitet im Kindergarten, weil die Eltern sich entschieden haben, dieses Kind nicht irgendeiner medizinischen, sondern dieses Kind ist die ganze Zeit bei uns im Kindergarten geblieben. Bis zu dem Tod? Bis zu ihrem Tod. Mhm. Also sie ist am Freitag noch da gewesen und am Sonntag ist sie gestorben. Und auch als sie gestorben war, hat der ganze Kindergarten und auch die Kinder sind hingegangen und durften sich verabschieden. Mhm. Und dieses Kind hat die ganze Zeit selber gewusst, dass sie sterben wird und hat das in einer so fantastischen Weise, ich bin selber ganz berührt davon, immer noch. Wir machen die Musik bitte ganz leise im Hintergrund. Das Kind hat das gemerkt und hatte keine Angst. Nein, sie hatte keine Angst. Sie hat selber beschlossen, sie hat mir erzählt, dass sie alle wieder treffen wird. Mhm. Sie hat geplant, wie ihre Beerdigung sein soll. Mhm. Wir haben dann zusammen geredet, dass wir einen Baum pflanzen wollen für sie. Mhm. Und sie hat dann selber gesagt, sie möchte einen Ginkgo-Baum. Mhm. Und alle Kinder haben zusammen diesen Baum gepflanzt. Es war eine Atmosphäre. Ich weiß noch, dass sie mit ihrer kleinen Freundin immer in der Hängematte, irgendwann konnte sie nicht mehr stehen und auch nicht mehr schlucken und vieles nicht mehr. Und ich weiß, ich war so gerührt und habe zu ihrer Freundin gesagt, du bist die beste Freundin, die ein Mensch haben kann, weil du bist jetzt bei ihr. Sophia, also ich danke dir so, dass du noch drangekommen bist und uns ja. die bestimmt ist. Und sie hat mir ganz viel Angst vorm Tod genommen, muss ich ehrlich sagen. Sie war ein fantastisches kleines Mädchen. Sophia, vielen, vielen Dank. Wir müssen Schluss machen. Ja. Ist schön, dass du noch dran warst. Alles Gute wünsche ich dir. Auch. Tschüss. In der Technik, Patricia Unger, morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Ciao.